besten Musik. Radio Regenbogen. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Das ist der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch... Matthias Reim! Ich hab geträumt von dir. Aber ich sitze hier und warte nur auf den Charlie. Die Tür geht auf. Ist Charlies Frau. Hallo Nachtschwärmer. Ein Disco Charlie. Doch mal den Charlie ran. Hey, eine Mappe Charlie, denn Charlie kann nicht zahlen. Wieder einmal Ärger in seinem Portemonnaie. Charlie kann nicht zahlen, denn Charlie, der ist leiden. Eine Mappe Charlie. Hier geht's wieder ins Wochenende. Um 22 Uhr heißt es Vollgas voraus. Da qualmt der Kuh. Jetzt geht's los! New. Mit Temptation. Das ist die ganz neue Miss Shiva Nachtschwärmer. Und wir haben heute jede Menge neue Songs dabei. Wir haben Gewinnspiele ohne Ende. Und wer sich noch als Besuch hier alles ankündigt, das wird sich noch ausstellen. Ah, gleich geht's los mit uns. Rhythmus treibt die Herzen an, wie kann's auch anders sein? Steht alle auf, macht alle mit, wer tanzt schon gern allein? Das Eis zerbricht, der Blutdruck steigt, die Tanzmusik macht froh. Denn jetzt kommt sie, die sensationellste, fabelhaft schönste Tanzmann schwingt. Eine super Top-Hit-Show! World. exist in the outside world. Wir haben 22.13 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Haben wir den Song gekannt? Oh, das ist noch Kult. Aus alten Tagen, ne? Sunbeam. Outside World. Outside World. Willkommen bei Radio Radio. So, Nachtschwimmer, das waren schon über 10 Interpreten, also 5 brauchen wir nur, also das müsste jetzt reichen, oder? Langsam werden komplett hier. Bad Bundy, was macht die Beziehungskiste? Absolute Fehlanzeige. Wieso, was ist denn wieder los? Ah, was frage ich denn? Immer das gleiche, Bad Bundy. Ich bin endlich total und völlig am Ende mit Frauen. Al, ich habe da gerade eine Idee. Wir könnten ja ein bisschen ihm Helge Schneider zur Seite stellen, ne? Oder? Al, was meinst du? Nein, aber eine Frau, die ihn schwul machen kann. Das klingt in den Ohren, das geht ins Blut. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Hast du mir 5 Interpreten? Ja. Lass hören. No Mercy, Venga Boys, Imperio, Music Instructor und Tank. Ja, das ist es, das ist super, das ist Melanie, eine CD für dich, bleib bitte dran. Danke. Juhu. Pete Plank und Jasper Jones waren freundlich live gewesen. Ja. So, schon mal, volle Stunde, aktuelles ist angesagt. Nachher sind wir gleich wieder da. Al, nachher werden wir wieder was mit Doc machen, Doc Schneider. Dann hast du meinen Segen und er hat mein Mitleid. Gleich geht's weiter. Oh, bitte nicht. Das grenzt ja fast an Bestrafung. Gibt es hier vielleicht einen Arzt? Wir gehen zurück in die abgeschlossenen Anstalten. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Nach schon mal, da bin ich wieder. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Schnell, Leute, macht euch auf was gefasst. Das ist der totale Abschuss hier, gibt's. Al, bist du bereit hier? Jetzt kann die Post abgehen. Was kommt hier? So, noch mal, jetzt haben wir ein paar Spezialitäten. Und zwar Songs von Künstlern, muss ich von fast schon sagen, aus unserer Gegend, aus dem Sendegebiet. Der Song heißt Embrace, es ist rausgekommen auf Platte 400 Feet. Das ist unser lieber Opi vom Record Express Karlsruhe und der Jean-Luc, die miteinander haben das produziert.

War das die Inspiration, selber was zu machen? Dann bitte schicken an Radio Ringbogen, Charlie 2000, 68 167 Mannheim. Das war übrigens letzte Woche die Internet-Gewinnspielfrage. Watergate-Eisegruppe, Made of Your Linz. Na? Von OMD ehemals. So, gleich nach dem Verkehr kommt unser nächstes Gewinnspiel. Da geht's wieder um Rekorde. Ich sage nur, bei 4 Touchdowns steht der Rekord. Das wissen wir, das war vor 100 Jahren. Ja. Tracks. Spitzenmäßig. Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party! Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Disco Dip. In paradise. Immer nach 12 nehmen die Konfrontationen hier zu, weil Al ist ja da immer schon ganz gut dabei. Also das mit dem Wolfgang Petrikam von Doc Snyder. So, jetzt wissen wir, dass dieser nicht nur blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. Doc, hä? Ja, mein Gott, was anderes kann ja von ihm nicht kommen, ne? Das sind wir ja gewöhnt von dem Amerikaner. Was heute im Schulladen war. Ja, was war schon wieder, hä? Kommt so eine dürre Frau mit einer Hakennase in den Schulladen gewackelt und sagt, ich möchte was, mit dem ich sexy aussehe. Sag ich ihr, dann müssen sie eben so lange warten, bis eine, die hässlicher ist, reinkommt und sich neben sie stellt. Also von so einem Vater, Kelly, du bist ja meine Lieblingsblondine, würde ich mich sofort trennen, hä? Das haben die von der Sozialhilfe auch gesagt. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Welcome. Ins Wochenende mit allerbester Laune. So, sag schon mal, wir haben versucht, eine Leitung hinzuschalten nach Bruchsal, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Ich vom Studio her grüße alle Nachtschwärmer in Bruchsal im Amun. Ich hau mal, höre ich euch? Wir versuchen es mal. Ja, ich höre was im Hintergrund. Nachtschwärmer, wie sieht's aus? Party! Beim nächsten Mal versuchen wir eine bessere Leitung zu bekommen. Doc Schneider hat wieder was gemacht. Ich habe nur probiert, das Ganze hier ein bisschen zu runtersteuern, aber ich glaube, die Sache klappt ganz gut. Hallo Amun, hallo Bruchsal! Thank you. Wir haben 0:18 und hier ist immer noch euer Charlie 2000. Und ich bin der 4-Touchdown-Highschool-Football-Star Al Bundy. Ja, ja, ja. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Jetzt kommt unser Internet-Gewinnspiel. Die absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey, hey. Bei Red Radio. Jetzt geht die Party erst. Wir haben 0.50 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, hier geht's immer noch ins Wochenende und Earl will wieder eine seiner Weisheiten loswerden. Earl, was ist? Mein Dad hatte einen großen Traum. Und dieser Traum wurde weitergegeben von Generation zu Generation der männlichen Bandys. Bau dir dein eigenes Zimmer und lebe getrennt von deiner Frau. Ja, genau. Ja. Bautechnisch haben alle versagt. Nein, geschlechtlich haben alle versagt. Das wollen wir lieber nicht weiter behandeln, oder? Doc? Nee, lassen wir lieber. Ich habe meine Frau auch ausziehen lassen. Ich habe ihr eine kleine Garage gebaut. Da kann sie dann hämmern an der Wand, so laut sie will. Und keiner interessiert sich dafür. Wir haben noch Grüße. Und zwar die liebe Johanna aus Freiburg hat mich gerade eben angerufen. Und grüßt ihr Grisilein. Ihr beiden habt euch richtig lieb und das finde ich schön. Des Weiteren, Igel aus Frankenthal, einen guten Morgengruß an das Gummibärchen. Und er liebt auch dich über alles. Ganz frisch aus der CD-Presse. Hallo Helge, hallo Blondis, hallo Kelly. Wir sind in illustrer Runde hier. Also, folgender Fall. Eine Blondine liegt mit einem Typen im Bett. Fragt er, sag mal, war ich eigentlich der Erste, mit dem du geschlafen hast? Sagt sie, schon möglich, denke ich, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe noch mehr herliegen gehabt, aber Doc Schneider hat mir sie wieder weggenommen. Ja, das ist ja übel mit dem. Was ist das Schlimmste beim Sex mit Blondinen? Schalensitze. Ricardo Schalensitze. Jetzt brechen der Lanze für die Blondinen. Weshalb hat eine Blondine immer blaue Flecken um den Bauchnabel? Antwort: Es gibt auch blonde Männer. Genau, das ist es. Blondes Haar. Also weg hier, weg hier. Der macht hier einen Eingriff. Also das meine ich nicht so, wenn ich mit deiner Tochter hier rumalbere, oder? Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier bald der Bandi-Kampfruf erscheinen. Nein, jetzt, jetzt nicht. Und wir haben wieder kurz vor den Nachrichten eine kleine Infobox. Das heißt, Grüße, Grüße, Grüße. Michael aus dem Seestübel in Tüngental, das liegt bei Schwäbisch Hall, das reimt sich sogar. Grüße den Goldi, die Inge, den Tommy, den Willi, Locke und Schätzle Gute. Cream, die Clubhymne für den Sommer von Pete Blank und Jasper Jones. Cream, jetzt. Ab Donnerstag, 15. April in Aachen, die total verrückte Kneipe. Appelboom im Check-In-Center Aachen. Der ultimative Kult kommt. Appelboom in Aachen. Get crazy im Check-In-Center Aachen. Gleich wieder volle Stunde, da gibt's Aktuelles. Und nächste Stunde, da haben wir wieder Gewinnspiele. Und da kommt die Offenbarung für Al. Deine Frau wird dich bloßstellen, Al. Ach so, ein Scheiß hat die? Ja. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Jeden Tag freu ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig. Working up a sweat. Come on, girls, let's go show. all the guys that we know how to become number one in a hot body show. Now push it. Nachtschwimmer, das war's dann fast schon wieder. Allen schönes Wochenende. Und alle, die schön im Internet gesurft und gechattet haben, grüßen wir auch. Wir haben ja demnächst auch einen Live-Chat hier immer. Und das ist viel besser. Ha? Al, was meinst du dazu? Computer zerstören das ganze Land. Ach was? Computer und Frauen. Die sind sehr vergleichbar, Al, weil du bei allen beiden nicht weißt, wie man sie anmacht. Ich bin an beiden nicht interessiert. Ja, aber dein Sohn, wegen dem müssen wir einen Computer her tun, ja, oder? Hey, ich will mich doch nur weiterbilden. Genau. Dazu hast du doch deine aufpassbare Assistentin. Where is your love? euch schlapp. Dann nehmt das hier. Langsam fing der Tag sein in und die Nacht beginnt. In der Kärntner Straße, da singt einer blowing in the wind. Halt ein grünes Reckerl auf, steht da ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den armen Steirer Buhr. Wir sagen es nochmal tschüss. Wochenlang steh ich ja da. Doc Schneider. Alles klar, alles senkrecht. Schönes Wochenende, meine Lieben, im Regenbogenland. Und wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt. Nächsten Freitag ab 22 Uhr. Er sagt tschüss, der guckt gerade Fernsehen. Möpse, ich seh Möpse. Oh. Immer dasselbe mit dem, der ist richtig mannstoll. Keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur. Ich frag mich, was ich da tue. Ich will wieder heim. Ich fühl mich da so. Was haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch Leute. Also Leute, nicht umschalten. Noch alle, die im Chat sind zurzeit. Gunni, Ingmar, Rewe 002, Wolfgang, Dofi 4U und Cyrus. Wir gehen jetzt zum Aktuellen. Wir ziehen uns zurück, Al und ich. Kelly, was gibt's? Es sind wieder Probleme. Daddy, die haben gesagt, ich wäre blöd. Bin ich blöd, Daddy? Das lassen wir mal bis nachher. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator. Max, hau rein, Max.